Viertes Kapitel: Die Wohnung des Kaninchens. Es war das weiße Kaninchen, das langsam zurückgewandert kam, indem es sorgfältig beim Gehen umherblickte, als ob es etwas verloren hätte, und sie hörte, wie es für sich murmelte: die Herzogin, oh, meine weichen Pfoten, oh, mein Fell und Knebelbart, sie wird mich hängen lassen, so gewiss Frettchen, Frettchen sind, wo kann ich sie habe fallen lassen, ich begreife es nicht.« Alice erriet augenblicklich, dass es den Fächer und die weißen Glacé-Handschuhe meinte, und gutmütig fing sie an, danach zu suchen, aber sie waren nirgends zu sehen. Alles schien seit ihrem Bad in dem Teich verwandelt zu sein, und der große Korridor mit dem Glastisch und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald und wie sie überall suchte und rief ihr ärgerlich zu: »Was, Marianne, hast du hier zu schaffen? Lauf augenblicklich nach Hause und hole mir ein paar Handschuhe und einen Fächer, schnell, vorwärts!« Alice war so erschrocken, dass sie schnell in die angedeutete Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass es sich geirrt habe. »Es hält mich für sein Hausmädchen«, sagte sie zu sich selbst und lief weiter. »Wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin, aber ich will ihm lieber seinen Fächer und seine Handschuhe bringen, falls ich sie finden kann.« Wie sie so mit sich redete, kam sie an ein nettes kleines Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild hing, mit dem Namen W. Kaninchen darauf. Sie ging hinein, ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Hause hinausgewiesen zu werden, ehe sie den Fächer und die Handschuhe gefunden hätte. »Wie komisch es ist«, sagte Alice sich, »Besorgungen für ein Kaninchen zu machen. Vermutlich wird mir Dina nächstens Aufträge geben.« Und sie dachte sich schon aus, wie alles kommen würde. »Fräulein Alice, kommen Sie gleich, es ist Zeit zum Ausgehen für Sie.« »Gleich, Kinderfrau, aber ich muss dieses Mäuseloch hier bewachen, bis Dina wiederkommt, und aufpassen, dass die Maus nicht herauskommt.« Nur würde Dina, dachte Alice weiter, gewiss nicht im Haus bleiben dürfen, wenn sie anfinge, die Leute so herumzukommandieren. Mittlerweile war sie in ein sauberes kleines Zimmer gelangt, mit einem Tisch vor dem Fenster, und darauf lagen, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei Paar winziger weißer Glacé-Handschuhe. Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe und wollte eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten »Trinke mich« darauf, aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzte es an die Lippen. »Ich weiß, etwas Merkwürdiges muss geschehen, sobald ich esse oder trinke. Drum will ich probieren, was dieses Fläschchen tut. Ich hoffe, dass es mich wieder größer macht, denn es ist sehr langweilig, ein solch winziges kleines Ding zu sein.« Richtig. Und zwar schneller, als sie erwartete. Ehe sie das Fläschchen halb ausgetrunken hatte, fühlte sie, wie ihr Kopf an die Decke stieß, und sie musste sich rasch bücken, um sich nicht den Hals zu brechen. Sie stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte: »Das ist genug. Ich hoffe, ich werde nicht weiter wachsen. Ich kann so schon nicht zur Tür hinaus. Hätte ich nur nicht so viel getrunken.« Oh weh. Es war zu spät, sich dies zu wünschen. Sie wuchs und wuchs und musste sehr bald auf den Fußboden niederknien, und im nächsten Augenblick war selbst dazu nicht Platz genug. Sie legte sich nun hin, einen Ellbogen gegen die Tür gestemmt und den anderen Arm unter dem Kopf. Immer noch wuchs sie, und als letztes streckte sie einen Arm zum Fenster hinaus und legte einen Fuß in den Kamin hinauf und sprach: »Nun kann ich nichts mehr tun, was auch geschehen mag. Was wird nur aus mir werden?« Zum Glück für Alice hatte das Zauberfläschchen nun seine volle Wirkung entfaltet, und sie wuchs nicht weiter. Aber es war sehr unbequem, und da durchaus keine Aussicht bestand, dass sie je wieder aus dem Zimmer hinauskomme, so war sie natürlich sehr unglücklich. Es war viel besser zu Hause, dachte die arme Alice, wo man nicht fortwährend größer und kleiner wurde und sich nicht von Mäusen und Kaninchen kommandieren zu lassen brauchte. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen, denn es ist doch komisch, diese Art Leben. Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist. Wenn ich Märchen gelesen habe, habe ich immer gedacht, so etwas käme nie vor. Nun bin ich mittendrin in einem. Es sollte ein Buch von mir geschrieben werden. Und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben. Aber ich bin ja jetzt groß, sprach sie betrübt weiter. Wenigstens ist hier kein Platz mehr, um noch größer zu werden. Aber, dachte Alice, werde ich denn nie älter werden, als ich jetzt bin? Das ist ein Trost, nie eine alte Frau zu sein. Aber dann immer Aufgaben zu lernen zu haben, oh, das möchte ich nicht. »Oh, du einfältige Alice«, schalt sie sich selbst, »wie kannst du hier Aufgaben lernen? Sieh doch, es ist kaum Platz genug für dich und noch weniger für irgendein Schulbuch.« Und so redete sie weiter, erst als eine Person, dann die andere, und hatte so eine lange Unterhaltung mit sich selbst. Aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und schwieg, um zu horchen. »Marianne, Marianne«, sagte die Stimme, »hole mir gleich meine Handschuhe.« Und es kam ein Trappeln von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wusste, dass es das Kaninchen war, das sie suchte, und sie zitterte so sehr, dass sie das ganze Haus erschütterte. Sie hatte ganz vergessen, dass sie jetzt wohl 1000-mal so groß wie das Kaninchen war und keinen Grund hatte, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an die Tür und wollte sie aufmachen. Da aber die Tür nach innen aufging und Alice Ellbogen fest dagegen gestemmt war, so war es ein vergeblicher Versuch. Alice hörte, wie es zu sich selbst sprach. »Dann werde ich herumgehen und zum Fenster hineinsteigen.« »Das wirst du nicht tun«, dachte Alice, und nachdem sie gewartet hatte, bis sie das Kaninchen dicht unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie mit einem Male ihre Hand aus und griff in die Luft. Sie ergriff zwar nichts, hörte aber einen schwachen Schrei und einen Fall, dann das Geklirr von zerbrochenem Glase, woraus sie schloss, dass das Kaninchen wahrscheinlich in ein Gurkenbeet gefallen sei oder etwas dergleichen. Demnächst kam eine ärgerliche Stimme, die des Kaninchens. »Pet! Pet! Wo bist du?« und dann eine Stimme, die sie noch nicht gehört hatte. »Wo soll ich sind? Ich bin hier, grabe Äpfel aus, euer Gnaden.« »Äpfel ausgraben, so?« sagte das Kaninchen ärgerlich. »Hier, komm und hilf mir heraus.« Noch mehr Geklirr von Glasscherben. »Nun sage mir, Pet, was ist das da oben im Fenster?« »Was soll's sind? Es ist ein Arm, euer Gnaden.« Er sprach es Arm aus. »Ein Arm, du Esel! Wer hat je so einen großen Arm gesehen? Er nimmt ja das ganze Fenster ein.« »Zu dien, das tut er, euer Gnaden. Aber in Arm ist es und in Arm bleibt es.« »Jedenfalls hat er da nichts zu suchen. Geh und schaffe ihn fort.« Darauf folgte eine lange Pause, während welcher Alice sie nur einzelne Worte flüstern hörte wie »Zu den, das scheint mir nicht, euer Gnaden, jar nicht. Tu, was ich dir sage, feige Memme.« Zuletzt streckte sie die Hand wieder aus und griff in die Luft. Diesmal hörte sie ein leises Wimmern und noch mehr Geklirre von Glasscherben. »Wie viel Gurkenbeete da sein müssen«, dachte Alice. »Ich frage mich doch, was sie tun werden. Mich zum Fenster hinausziehen? Ja, wenn sie das nur könnten. Ich bliebe wahrlich nicht länger hier.« Sie wartete eine Zeit lang, ohne etwas zu hören. Dann endlich ertönte ein Rollen von kleinen Leiterwagen und ein Lärm von einer Menge Stimmen. Alle redeten durcheinander und sie verstand die Worte: »Wo ist die andere Leiter? Ich sollte ja nur eine bringen. Wabbel hat die andere. Wabbel, bringe sie her, Junge. Lehnen Sie hier gegen diese Ecke. Nein, Sie müssen erst zusammengebunden werden. Sie reichen nicht halb hinauf. Ach, was werden Sie nicht reichen? Seid nicht so umständlich. Hier, Wabbel, fange den Strick. Wird das Dach auch tragen? Nimm dich mit dem losen Schiefer in Acht. Oh, da fällt er. Köpfe weg.« Ein lautes Krachen. »Wessen Schuld war das?« Wabbels, glaube ich. »Wer soll in den Schornstein steigen?« »Ich nicht, soviel ich weiß. Ich.« »Ihr aber doch, nicht wahr?« »Nicht ich, meiner treu.« »Wabbel kann hineinsteigen.« »Hier, Wabbel, der Herr sagt, du sollst in den Schornstein steigen.« »So, Also Wabbel soll durch den Schornstein hereinkommen. Wirklich, sagte Alice zu sich selbst. Sie scheinen mir alles auf Wabbel zu schieben. Ich möchte um nichts auf der Welt an Wabbels Stelle sein. Der Kamin ist freilich eng, aber etwas werde ich wohl mit dem Fuße ausschlagen können. Sie zog ihren Fuß so weit herunter, wie sie konnte, und wartete, bis sie ein kleines Tier, sie konnte nicht raten, was für eine Art es sei, in dem Schornstein kratzen und klettern hörte. Und als es dicht über ihr war, sagte sie sich, dies ist Wabbel, tat einen kräftigen Tritt in die Höhe und wartete dann der Dinge, die da kommen würden. Zuerst hörte sie einen allgemeinen Chor. Da fliegt Wabbel! Dann die Stimme des Kaninchens. Fangt ihn auf, ihr da bei der Hecke! Darauf stillschweigend, dann wieder verworrene Stimmen. Haltet ihm den Kopf, etwas Branntwein, ersticke ihn doch nicht. Wie geht's, alter Kerl, was ist dir denn geschehen? Erzähle uns alles. Zuletzt kam eine kleine, schwache, quiekende Stimme. Das ist Wabbel, dachte Alice. Ich meinte es ja selbst nicht. Keinen mehr, danke. Ich bin schon viel besser, aber ich bin viel zu aufgeregt, um euch zu erzählen. Ich weiß nur, da kommt ein Ding in die Höhe, wie ein Springteufel. Und auffliege ich wie eine Rakete. Ja, das hast du getan, alter Kerl, sagten die anderen. Wir müssen das Haus niederbrennen, rief das Kaninchen, aber da schrie Alice so laut sie konnte. Wenn ihr das tut, werde ich Diener zu euch schicken. Sogleich entstand tiefes Schweigen und Alice dachte, was sie jetzt wohl tun werden. Wenn sie Menschenverstand hätten, würden sie das Dach abreißen. Nach einer oder zwei Minuten fingen sie wieder an, sich zu rühren und Alice hörte das Kaninchen sagen, eine Karre voll ist genug. Eine Karre voll was? Dachte Alice. Doch brauchte sie nicht lange zu rätseln, denn den nächsten Augenblick kam ein Schauer von kleinen Kieseln zum Fenster hereingeflogen, von denen ein paar sie gerade ins Gesicht trafen. »Dem will ich ein Ende machen«, sagte sie und schrie hinaus. »Das lasst mir gefälligst bleiben«, worauf wieder tiefe Stille erfolgte. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass die Kiesel sich alle in kleine Kuchen verwandelten, als sie auf dem Boden lagen, und dies brachte sie auf einen glänzenden Gedanken. »Wenn ich einen von diesen Kuchen esse«, dachte sie, »wird es gewiss meine Größe verändern, und da ich unmöglich noch mehr wachsen kann, so wird es mich wohl kleiner machen, vermute ich.« Sie schluckte sogleich einen kleinen Kuchen herunter und merkte zu ihrem Entzücken, dass sie sogleich schrumpfte. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu gehen, rannte sie zum Hause hinaus und fand einen regelrechten Auflauf von kleinen Tieren und Vögeln davor. Die arme kleine Eidechse, Wabbel, war in der Mitte von zwei Meerschweinchen unterstützt, die ihm etwas aus einer Flasche gaben. Es stürzten sich alle auf Alice, sobald sie sich zeigte. Sie lief aber so schnell sie konnte davon und kam sicher in ein dichtes Gebüsch. »Das Wichtigste, was ich nun zu tun habe«, sagte Alice zu sich, während sie in dem Wäldchen umherwanderte, »ist, meine richtige Größe zu erlangen. Und das Zweite, den Weg zu dem wunderhübschen Garten zu finden. Ja, das wird der beste Plan sein.« Es klang freilich wie ein vortrefflicher Plan und recht nett und einfach ausgedacht. Die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht im geringsten wusste, wie sie ihn ausführen sollte. Und während sie so ängstlich zwischen den Bäumen umherguckte, hörte sie plötzlich ein scharfes, feines Bellen, gerade über ihrem Kopfe, und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer junger Hund sah mit seinen hervorstehenden runden Augen auf sie herab und machte einen schwachen Versuch, eine Pfote auszustrecken und sie zu berühren. »Armes kleines Ding«, sagte Alice in liebkosendem Ton, und sie gab sich alle Mühe, ihm zuzupfeifen. Dabei hatte sie aber große Sorge, ob er nicht hungrig wäre, denn dann würde er sie wahrscheinlich auffressen, trotz allen Liebkosungen. Ohne recht zu wissen, was sie tat, hob sie ein Stöckchen auf und hielt es ihm hin, worauf das ungeschickte Tierchen mit allen vier Füßen zugleich in die Höhe sprang, vor Entzücken laut aufbellte, auf das Stöckchen losrannte und tat, als wolle es zerreißen.